Die südkoreanische Organisation Menschen für Frieden und Vereinigung veröffentlichte am 10. März einen Kommentar. Darin appellierte sie dazu, für die Ausrottung aller von der bösen Frau Park Geun-hye angehäuften Übelstände und die Schaffung einer neuen Gesellschaft zusammen mit den Teilnehmern der Kerzenkundgebung zu kämpfen.